Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 198, an Schiller. Sie haben so oft nebst anderen Freunden gewünscht, dass unsere Schauspieler manchmal in Jena spielen möchten. Soeben tritt eine Epoche ein, wo wir sie von Lauchstädt aus zu ihnen schicken können. Ist alsdann das Theater einmal eingerichtet, so versteht sich, dass die Sache in Gang bleiben kann. Schreiben Sie mir doch ein wenig die Disposition der Gemüter, bringen Sie besonders die Frauens in Bewegung. Der Herzog hat unter uns gesagt, mir die Sache ganz überlassen. An Gotha hat man ein Kompliment hierüber gemacht, und Sie haben auch nichts dagegen. Doch soll und mag ich die Sache nicht ohne Beistimmung der Akademie vornehmen. Ich werde sie aber nicht eher durch den Prorektor an den Senat bringen, als bis ich gewiss Majora vor mir habe. Lassen Sie also durch Ihre Bekannte und Freunde das Wünschenswerte einer solchen neuen Erscheinung recht ausbreiten und sagen mir bald Nachricht, wie es aussieht. Ich wünschte, die mehr Kupable auf kurze Zeit zu haben. Ist sie noch in ihren Händen oder können sie solche geschwind haben? So kann Herr Hofkamerad Kirms, der dieses bringt, sie abends mitnehmen. Hier ein Brief von meiner Mutter. Schreiben Sie mir, wie die ihrigen sich befinden. Übrigens ist alles in solcher Konfusion und Bewegung, dass die ästhetische Stimmung, die erforderlich wäre, den Roman nach unseren Wünschen zu vollenden, nur als eine Wundergabe erwartet werden kann. Indessen ist auch daran nicht ganz zu verzweifeln. Leben Sie recht wohl. Weimar, den 28. Juli 1796. G.